Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Bismarck-Briefmarken sind verklebt, die Ausstellungen werden schon geschlossen, der Bismarck-Hering ist gegessen, aber was bleibt, sind die Bücher und was bleibt, ist die Persönlichkeit. Und der wollen wir uns heute Abend etwas widmen. Ich erwarten Sie bitte nicht, dass ich Ihnen den Weg der bismarckschen Politik von 1862 bis 1871 in allen Einzelheiten schildere. Das wissen Sie alle selber viel besser. Die großen Linien kennen Sie. Ich will vielmehr versuchen, die Persönlichkeit dieses Mannes in seine Zeit zu stellen und ihn aus unserer gegenwärtigen Sicht versuchen, diese Riesenperson darzustellen. Er wog ja bis zu 3 Zentner, also war eine Persönlichkeit, die sicherlich schon Achtung verdient hat. Wir Deutschen, meine Damen und Herren, wir haben kein gemeinsames Geschichtsbewusstsein. In allen Völkern gibt es zwar einander widersprechende Traditionen, so denkt etwa der Süden der Vereinigten Staaten anders über den US-Präsidenten Abraham Lincoln als der Norden. Die französische Revolution wiederum hat heute noch prinzipielle Gegner und jakobinisch gesonnene Anhänger. Aber in allen Nationen gibt es eine Übereinstimmung über die großen Helden, die großen Taten der Geschichte und einen Konsens über die Unwiderruflichkeit der historischen Entscheidungen. Deutschland ist sich jedoch nicht einig über seine Geschichte, über Helden und große Taten, wohl aber über den Unaussprechlichen seiner Vergangenheit. Aus lauter Antithesen lässt sich freilich kein Geschichtsbild malen. Die Deutschen haben auch nach der Vereinigung von 1990 keines oder gar mehrere, was letztendlich auf das Nämliche hinausläuft. In diesem Volk besteht nach wie vor noch keine Klarheit, was legitim als Gang der Geschichte gelten soll. Selbst im vielbeschworenen Dritten Reich war man sich nicht einig, ob Karl der Große ins Pantheon gehöre oder nicht vielmehr sein Gegner, der Sachsenherzog Widukind. Ob Heinrich der Löwe recht hatte, nach Ostland zu reiten oder nicht vielmehr die Stauferkaiser, die nach Italien zogen. Ein katholischer Süddeutscher wird Kaiser Karl V. für eine zentrale Gestalt der Geschichte halten. Seinen Landsmann weiter nördlich mag er landfremd, spanisch im wahrsten Sinne des Wortes, vorkommen. Friedrich der Große hat seine Parteigänger ebenso wie seine bedeutende Gegnerin, die Kaiserin Maria Theresia. Der Dichter Heinrich von Kleist hielt Napoleon für den Erzfeind aller Deutschen und viele Deutschen dachten ebenso. Der Dichter Johann Peter Hebel aber beurteilte Napoleon und seine Zerstörung des alten Reiches eher positiv und viele Deutsche dachten wiederum wie er. Bismarck einigte die Deutschen zwar, aber bis heute sind sie sich nicht einig über ihn, wie wir in diesem Jahr mit ihm verfahren sollen. Am 22. September, also fast auf den Tag genau, 1862, also stand dieser Otto von Bismarck, der preußische Gesandte in Paris, vor seinem König in Potsdam in Babelsberg. König Wilhelm, der zweite Sohn der Königin Luise, die ja hier in Darmstadt aufgewachsen ist, war in gedrückter Stimmung und wollte abdanken. Bei der Übernahme seiner Regentschaft 1856 hatte er das konservative Kabinett von Manteuffel entlassen und altliberale Männer berufen. Die neuen Minister enttäuschten ihn jedoch. Der König, ein ausgewiesener Fachmann in Heeresangelegenheiten, wollte eine neue Heeresverfassung, die Kriegsminister von Rohan vorbereitet hatte, vom Parlament verabschieden lassen. Sie fand jedoch dort keine Mehrheit. Der Widerstand des Hohen Hauses einerseits, Missverständnisse und Zweideutigkeiten andererseits hatten sich zu einem Verfassungsstreit hochgeschaukelt. Es ging um die Frage Vormacht der Krone oder des Parlamentes der Volksvertretung. Der König, einst der berüchtigte Kartätschenprinz von der Revolution von 1848, Berliner Gendarmenmarkt, Sie kennen vielleicht das Bild, der damals die Revolution hat gewaltsam niederschlagen lassen und deshalb nach England fliehen musste, wollte sich nicht beugen, lieber wollte er abdanken. Kriegsminister Albrecht von Roon hatte Bismarck in der Vergangenheit mehrmals beim König als Ministerpräsidenten ins Gespräch gebracht, war aber immer auf Ablehnung gestoßen. Am 18. September schließlich hatte er dem Gesandten nach Paris ein verschlüsseltes Telegramm geschickt mit den Worten Periculum in mora, zu Deutsch Gefahr in Verzug, und in Französisch schrieb er weiter Dépêchez-vous, beeilen Sie sich. Bismarck bestieg also den nächsten Zug nach Berlin. Er wusste, was auf ihn zukommen könnte, und begab sich sogleich nach Babelsberg. Der König war in Zweifel, ob er Bismarck überhaupt vertrauen könne. Die Einflüsterungen seiner Gemahlin waren nicht ohne Wirkung geblieben. Noch wenige Wochen zuvor hatte er zu dem Herzog von Coburg gesagt, das fehle ihm gerade noch, dass ein Mann wie Bismarck das Ministerium übernehme, der ja alles auf den Kopf stelle. Dieser Mann stand also jetzt vor ihm, noch staubbedeckt von der langen Bahnreise, vom Kriegsminister von Roon gerufen, als letzter Versuch, das Königsrecht zu erhalten. In seiner Autobiografie schildert Bismarck diese Unterredung wie folgt. Sind Sie bereit, als Minister für die Neugestaltung des Heeres einzutreten und an ihr festzuhalten, auch gegen die Mehrheit des Landtags? Als Bismarck diese Frage ohne Zögern bejahte, sagte der König, dann ist es meine Pflicht, mit Ihnen die Weiterführung des Kampfes zu versuchen. Ich abdiziere nicht. Er dankte nicht ab. Bei einem sich anschließenden Spazieren durch den Park gewann der König seine Zuversicht zurück und zerriss das Programm, das er sich aufgesetzt und das Bismarck für überflüssig erklärt hatte. Bismarck hatte ihm versprochen, dass er ihm im Kampf um den Erhalt der königlichen Macht ohne jede Einschränkung bis ans Ende beistehen wolle. Als dann Bismarck nur eine Woche später, am 29. September 1862, seine berühmte Blut- und Eisenrede im Parlament gehalten hatte, ging ein Sturm der Entrüstung durch die liberale Presse, nicht nur Preußens. Kernpunkt seiner Ansprache war folgende Passage, ich darf sie zitieren. Nicht auf Preußens Liberalismus sieht Deutschland, sondern auf seine Macht. Bayern, Württemberg, Baden mögen dem Liberalismus indulgieren, darum wird ihnen doch keiner Preußens Rolle anweisen. Preußen muss seine Kraft zusammenfassen und zusammenhalten auf den günstigsten Augenblick, der schon einige Male verpasst ist. Preußens Grenzen nach den Wiener Verträgen, also von 1815, sind zu einem gesunden Staatsleben nicht günstig. Nicht durch Reden und Majoritätsbeschlüsse werden die großen Fragen der Zeit entschieden. Das ist der große Fehler von 1848 und 1849 gewesen, sondern durch Eisen und Blut. Selbst der König hegte ernste Zweifel, ob er unter diesen Umständen Bismarck überhaupt noch halten könne oder ob er ihn zu entlassen habe, ehe der von Bismarck angefachte Sturm sich zum Orkan auswachsen könne. Als Wilhelm I. am 4. Oktober von Baden-Baden, wo er mit seiner Frau war und ihn kräftig Zunder gegeben hatte, nach Berlin zurückkehrte, fing Bismarck ihn auf dem Bahnhof von Jüterbock ab, ehe noch andere ihn in ihrem Sinne gegen den neu ernannten Kanzler oder beziehungsweise den neu ernannten Ministerpräsidenten beeinflussen konnten. König Wilhelm saß damals allein im Abteil und starrte vor sich hin. Er befürchtete die Möglichkeit einer Revolution, falls Bismarck den Bogen des Zumutbaren überspannen sollte. Er sagte, gereizt, zu ihm, ich sehe ganz genau, wie alles enden wird. Auf dem Opernplatz unter meinen Fenstern wird man Ihnen den Kopf abschlagen und etwas später mir. Könnten wir anständiger umkommen? Fragte Bismarck mit stoischer Gelassenheit zurück. Ich selbst im Kampfe für die Sache meines Königs und Eure Majestät, indem Sie Ihre königlichen Rechte von Gottes Gnaden mit dem eigenen Blut besiegeln. In Bismarcks Erinnerung heißt es dann weiter. Als er schwieg, antwortete ich mit der kurzen Phrase, Et après, Sire? Ja, après, dann sind wir tot, erwiderte der König. Ja, fuhr ich fort, dann sind wir tot. Aber sterben müssen wir früher oder später doch. Und jetzt kommt's nochmal. Und können wir anständiger umkommen, ich selbst im Kampf für die Sache meines Königs und Eure Majestät, indem Sie Ihre königlichen Rechte von Gottes Gnaden mit dem eigenen Blute besiegeln, ob auf dem Schafott oder auf dem Schlachtfeld, ändert nichts an dem rühmlichen Einsetzen von Leib und Leben für die von Gottes Gnaden verliehenen Rechte. Eure Majestät müssen nicht an Ludwig den 16. denken, der lebte und starb in einer schwächlichen Gemütsverfassung und macht kein gutes Bild in der Geschichte. Karl der Erste dagegen wird er nicht immer eine vornehme historische Erscheinung bleiben, wie er, nachdem er für sein Recht das Schwert gezogen, die Schlacht verloren hatte, ungebeugt seine königliche Gesinnung mit seinem Blut bekräftigte. Eure Majestät sind in der Notwendigkeit zu fechten. Sie können nicht kapitulieren. Sie müssen, und wenn es mit körperlicher Gefahr wäre, der Vergewaltigung entgegentreten. Soweit Bismarck in seinen Erinnerungen. Je länger ich in diesem Sinne sprach, fuhr er fort, desto mehr belebte sich der König und fühlte sich in die Rolle des für das Königtum und Vaterland kämpfenden Offiziers. Durch den Appell an seine Offiziersehre weckte Bismarck den Kampfgeist und als der Zug schließlich in Berlin einlief, hatte der König den Gedanken einer Entlassung Bismarcks längst aufgegeben. Als erste Amtshandlung vielmehr bestätigte er sogleich die provisorische Ernennung Bismarcks nunmehr formell. Otto von Bismarck kam in dieses hohe Amt nicht als irgendwer. Er war in Frankfurt beim Deutschen Bund als Diplomat ausgebildet, hatte mit Bravour in St. Petersburg sein Preußen vertreten und in Paris glänzend reüssiert. Obwohl er über keinerlei Erfahrung in Regierungsverantwortung verfügte, war er dennoch überzeugt, dieser Aufgabe gewachsen zu sein. Lange erfolgreiche Lehrjahre lagen ja hinter ihm. Geboren am 1. April 1815 in Schönhausen in der Altmark, wuchs der junge Bismarck ab 1816 auf Gut Kniephof in Hinterpommern in einer Zwischenzeit auf, die ganz und gar von der Erinnerung an die Befreiungskriege, an die Erhebung der Deutschen gegen die französische Vorherrschaft geprägt war. Die Sehnsucht nach dem untergegangenen Ersten Reich der Deutschen war allgegenwärtig. Schulbesuch in Wien, zunächst in der Plamannschen Anstalt. Dort wehte nicht nur der Geist Pestalozzis, sondern es herrschte auch der Drill des Turnvater Jahn. Rückblickend schrieb er einmal, die Plamannsche Anstalt hat mir meine ganze Kindheit verdorben. Sie kam ihm vor wie ein Zuchthaus. Er hatte Heimweh nach Pommern. Die Plamannsche Anstalt lag so, schrieb er, dass man auf der einen Seite ins freie Feld hinaussehen konnte. Wenn ich aus dem Fenster ein Gespenst von Ochsen, einer Ackerfurche sah, musste ich immer weinen aus Sehnsucht nach Kniephof. Danach besuchte Bismarck zunächst das Friedrich-Wilhelm-Gymnasium. Dort wurde er von Friedrich Schleiermacher nicht nur in Religion unterrichtet, sondern auch eingesegnet, also die protestantische Konfirmation. Später wechselte er und besuchte anschließend das Graue Kloster. Dort bestand er am 3. April 1832 das Abitur. An der Universität Göttingen nahm er das Studium der Jurisprudenz auf. An den Lehrveranstaltungen seiner Fakultät hat er so gut wie gar nicht teilgenommen. Nachweislich hingegen studierte er bei Arnold Heeren Geschichte. Über sein ausgelassenes Studentenleben beim Corps Hannoverer wird viel berichtet. Es unterscheidet sich freilich nicht von dem anderer Studenten in jener Zeit. Wie auch immer, er fand dort mit dem aus dem Baltikum stammenden Grafen Alexander Kaiserling sowie dem späteren amerikanischen Diplomaten und Geschichtsschreiber John Motley Freunde fürs ganze Leben. Schon nach 3 Semestern wechselte er nach Berlin. 1835 bestand er das erste juristische Staatsexamen, las nebenbei Shakespeare, Byron und Scott sowie deutsche Klassiker wie Schiller und mit einem gewissen Abstand oder einer gewissen Zurückhaltung auch Goethe. Nach dem ersten juristischen Staatsexamen folgte eine Referendarzeit, zunächst beim Regierungspräsidenten in Aachen. Darüber hinaus erledigte er mit mehr oder weniger Erfolg seine Kavalierspflichten. So reiste er einmal, ohne um Urlaub auch noch nachzusuchen, 6 Monate einer jungen Engländerin nach, die sich aber dann für einen Landsmann entschied. In einem Brief an seinen alten Freund Gustav Scharlach vom 9. Januar 1845 beschreibt er den weiteren Werdegang. Ich darf zitieren. Ich trat darauf bei der Regierung in Potsdam in Dienst, suchte mich durch Spiel und Trunk zu zerstreuen, machte unverhältnismäßige Schulden, wurde Militär, um meiner Dienstpflicht zu genügen, geriet in üble Zwiste mit meinem Chef und ergriff unter diesen Umständen mit Begierde und mit der frohen Hoffnung, die ein Ausweg aus einer ruinierten Stellung in neue Verhältnisse gewährt, das Anerbieten meines Vaters, die hiesigen Güter zu übernehmen, die groß, stark, verschuldet und so verwirtschaftet waren, dass sie fraßen, statt einzubringen. Ich hielt mich noch 6 Monate in Greifswald auf, um auf der Landwirtschaftlichen Akademie nichts zu lernen, als was ich in jedem Buch lesen konnte, und setzte mich dann mit der vollen Unwissenheit eines schriftgelehrten Stadtmenschen in eine sehr ausgedehnte und verwickelte Wirtschaft. Ich fand mich hinein, rettete den größten Teil meines zu erwartenden Vermögens und die Beschäftigung gefiel mir 2 Jahre lang bis 41. Bismarck berichtet weiter über Verlobungen, die wieder geplatzt waren, über Reisen nach England, Frankreich und in das damals österreichische Triest. Von dort wollte er eigentlich weiter nach Ägypten und sogar nach Afghanistan reisen, als ihm sein Vater befahl, nach Hause zurückzukommen, da er sein Ende nahen fühle. Bismarck gehorchte, der Vater lebte aber noch einige Jahre. Bismarck ging vorübergehend noch einmal in den Staatsdienst, den er jedoch bald wieder mit den Worten beendete: Aber teils war mir die krähwinkelige Anmaßung oder lächerliche Herablassung der Vorgesetzten nach langer Entwöhnung noch fataler als sonst. Teils riefen ihn wieder die väterlichen Güter. In seinem bereits erwähnten Brief an Scharlach fährt er dann fort: Seitdem sitze ich hier, unverheiratet, sehr einsam, 29 Jahre alt, körperlich wieder gesund, aber geistig ziemlich unempfänglich, treibe meine Geschäfte mit Pünktlichkeit, aber ohne besondere Teilnahme, suche meinen Untergebenen das Leben in ihrer Art behaglich zu machen und sehe ohne Ärger an, wie sie mich dafür betrügen. Des Vormittags bin ich verdrießlich, nach Tische allen milden Gefühlen zugänglich. Mein Umgang besteht in Hunden, Pferden und Landjunkern, beachten Sie bitte, was zuerst kommt, und bei letzteren erfreue ich mich einigen Ansehens, weil ich Geschriebenes mit Leichtigkeit lesen kann, mich zu jeder Zeit wie ein Mensch kleide und dabei ein Stück Wild mit der Akkuratesse eines Metzgers zerwirke, ruhig und dreist reite, ganz schwere Zigarren rauche und meine Gäste mit freundlicher Kaltblütigkeit unter den Tisch trinke. Diese Zeit, meine Damen und Herren, begann aber eine Veränderung im Leben und der inneren Haltung Bismarcks. Er fand über die Taten Triglavs und die Blankenburgs Anschluss an die Puttkamers. Es war eine streng protestantische Familie mit stark pietistischem Einschlag. Bismarck hatte es nicht leicht, seine Brautwerbung an den Vater von Puttkamer zu formulieren. Sie war jedoch erfolgreich. Im Juli 1847 heiratete Otto von Bismarck die 9 Jahre jüngere Johanna von Puttkamer, die nie eine öffentliche Schule besucht hatte, sondern zu Hause auf die Rolle der Ehefrau und Gutsherrin vorbereitet war. Sie galt als eine bodenständige, keineswegs intellektuelle Frau. Während ihrer über mehr als 4 Jahrzehnte während der Ehe übernahm ihr Mann immer mehr Verantwortung für den preußischen und dann für den deutschen Staat. Ihr gelang es fest und würdevoll an seiner Seite zu stehen und sich dabei dennoch eine unabhängige und eigenständige Position zu sichern. Aus seiner Politik hat sie sich nach außen hin zumindest immer herausgehalten. In der Forschung wurde häufig angenommen, die Johanna sei unpolitisch gewesen, weil politische Äußerungen in ihren Briefen fehlen. Umgekehrt schien es jedoch Otto von Bismarck ein Bedürfnis gewesen zu sein, ihr während der langen Trennungen über seine politischen Entscheidungen zu schreiben. Daraus lässt sich wohl der Schluss ziehen, dass er bei ihr Interesse für seine Aufgaben voraussetzen und schreibend auch selbst klarere Gedanken fassen konnte. Die Verbindung zwischen ihnen beruhte auf einer tiefen gegenseitigen Zuneigung, die beinahe ein halbes Jahrhundert Bestand hatte, die für beide Seiten gewiss nicht einfach war. Ohne sie hätte Bismarck seine politischen Ziele wohl nicht verwirklichen können. Durch sie beendete der tolle Junker sein bis dahin wüstes Leben, widmete sich von nun an ganz seiner politischen Aufgabe und stärkte seinen Glauben an Gott. Durch sie gewann er im Privatleben den notwendigen Rückhalt und entwickelte das Vertrauen, dass er auch Gott diente, wenn er dem König diente, der ja von König von Gottes Gnaden war. Johanna war zu klug, um sich direkt in seine Politik einzumischen, aber ohne sie wäre er nicht der Bismarck, den wir kennen. Was ich bin, hat meine Frau aus mir gemacht, sagte der Reichskanzler einmal in einem Rückblick. Es ist auch interessant, ich darf das kurz einfügen, es gibt ja Briefe Bismarcks an seine Frau, die ja in mehreren Ausgaben veröffentlicht wurden, einmal in einer dreibändigen großen. Wir haben vor 20 Jahren mal einen Querschnitt gemacht. Die Briefe von der Johanna an ihn sind bislang nicht veröffentlicht. Sie sind im Archiv in Friedrichsruh, aber sie hat in einer Schrift geschrieben, die kaum zu entziffern ist und drum ist da noch ein ungeheurer, ungehobener Schatz der Bismarck-Forschung, der darauf wartet, gehoben zu werden. Aus dem tollen Bismarck entwickelte sich also allmählich ein ernsthafter junger Mann. Zuerst Deichgraf in der Altmark, stellvertretender Landrat und Abgeordneter im pommerschen Provinziallandtag waren die ersten Schritte in die Politik. Das Revolutionsjahr 1848 seien auf Seiten der Konservativen ja Reaktionäre, die für ihren König bereit waren, durchs Feuer zu gehen. In seinem Kreis warb er unter seinen Bauern zu einem Marsch nach Berlin, um dort für den König zu streiten. Er selbst berichtete darüber. Nur mein nächster Nachbar sympathisierte mit der Berliner Bewegung und warf mir vor, eine Brandfackel in das Land zu schleudern und erklärte, wenn die Bauern sich wirklich zum Abmarsch anschicken sollte, so werde er auftreten und abwiegeln. Ich erwiderte, Sie kennen mich als einen ruhigen Mann, aber wenn Sie das tun, so schieße ich Sie nieder. Das werden Sie nicht, meinte er. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, darauf versetzte ich, und Sie wissen, dass ich das halte, also lassen Sie das. Bismarck musste bekanntlich nicht schießen und die Bauern marschierten auch nicht nach Berlin. Jahrzehnte später jedoch urteilte er über den Glauben und die Enttäuschung der Paulskirchenschwärmer, als am 21. April 1895 vor einer Abordnung der alten Herren der deutschen Burschenschaften urteilte. Er sagte, die Redner von Frankfurt vergriffen sich in den Mitteln, mit denen das nationale Ziel, das der Mehrheit der Gebildeten vorschwebte, erreicht werden konnte. Sie wandten sich an die Denker. Sie glaubten, mit Reden und öffentlicher Meinung ließe sich alles machen, und sie bestätigten das Dichterwort, leicht beieinander wohnen die Gedanken, doch hart im Raume stoßen sich die Dinge. Was sich so hart stieß, war die Macht. Doch zurück zu dem jungen Bismarck. Nach den Revolutionswirren wurde es zunächst wieder ruhig um den Junker von Schönhausen. Als Freunde ihn, den damals 33-Jährigen im Winter 1848-49, dem König Friedrich Wilhelm IV., er war der älteste Sohn der Königin Luise, zum Minister vorschlugen, schrieb der König auf die Eingabe, roter Reaktionär riecht nach Blut, später zu gebrauchen. Schon 2 Jahre später konnte er Bismarck dringend brauchen. Anfang 1951 ließ der König durch einen Minister überraschend an Bismarck die Frage stellen, ob er bereit sei, die Stellung des preußischen Gesandten beim Bundestag in Frankfurt anzunehmen. Bismarck antwortete trocken und nüchtern einfach mit Ja. Worauf er zum König gerufen wurde, der ihn leicht ironisch ansprach. Sie haben viel Mut, dass Sie so ohne weiteres ein Ihnen fremdes Amt übernehmen. Bismarck war um eine Antwort nicht verlegen. Der Mut ist ganz auf Seiten Eurer Majestät, wenn Sie mir eine solche Stellung anvertrauen. Indessen sind Eure Majestät ja nicht gebunden, die Ernennung aufrechtzuerhalten, sobald sie sich nicht bewährt. Ich selbst kann keine Gewissheit darüber haben, ob die Aufgabe meine Fähigkeit übersteigt, ehe ich ihr näher getreten bin. Wenn ich mich derselben nicht gewachsen finde, so werde ich der Erste sein, meine Abberufung zu erbitten. Ich habe den Mut zu gehorchen, wenn Eure Majestät den Mut haben zu befehlen. Darauf Friedrich Wilhelm IV., dann wollen wir die Sache versuchen. Die Berliner satirische Zeitschrift Kladderadatsch, Sie kennen sie fast alle, nehme ich an, die Sie in den kommenden Jahrzehnten mit teils respektlosen, aber oft treffenden Karikaturen noch oft an Bismarck reiben sollte, berichtete über die Ernennung Bismarcks in ihrer Art. Herr von Bismarck Schönhausen an den Bundestag geschickt. Sofern er wirklich geschickt ist, wird dort Herr von Bismarck Schönhausen. 8 Jahre lang war er Gesandter beim Bundestag in Frankfurt. Sein diplomatischer Gegenspieler war naturgemäß Österreich, das aus historischen Gründen den Führungsanspruch in Deutschland erhob. Bismarck hingegen vertrat die grundsätzliche Auffassung, dass Preußen ebenbürtig sei. In einem Bericht von April 1856 analysierte er mit kühler Schärfe. Ich darf zitieren. Der deutsche Dualismus hat seit 1000 Jahren gelegentlich, seit Karl V. in jedem Jahrhundert regelmäßig durch einen gründlichen inneren Krieg seine gegenseitigen Beziehungen reguliert, und auch in diesem Jahrhundert wird kein anderes als dieses Mittel die Uhr der Entwicklung auf ihre richtige Stunde stellen können. Ich beabsichtige mit diesem Hinweis keineswegs zu dem Schlusse zu gelangen, dass wir jetzt unsere Politik darauf richten sollten, die Entscheidung zwischen uns und Österreich unter möglichst günstigen Umständen herbeizuführen. Ich will nur meine Überzeugung aussprechen, dass wir in nicht zu langer Zeit für unsere Existenz gegen Österreich werden fechten müssen und dass es nicht in unserer Macht liegt, dem vorzubeugen, weil der Gang der Dinge in Deutschland keinen anderen Ausweg hat. Die Einheit Deutschlands war für ihn also nur möglich durch den Zusammenschluss starker Bundesstaaten, nicht durch ihre Schwäche, denn je stärker die einzelnen Glieder, desto stärker die ganze Kette. Von hier aus können wir auch seine Ablehnung für die ganze Paulskirchenbewegung verstehen. Dort stritten ja zwei Prinzipien. Man erstrebte den Zusammenschluss der deutschen Länder zu einer Nation. Österreich aber hätte seinen Völkerstaat auflösen müssen und nur seine deutschen Länder dem erträumten Reich einfügen können. Das Ende des Vielvölkerstaates wäre eine Vorwegnahme der Ergebnisse von Saint-Germain 1919 gewesen. Politische Reaktion ist ebenso lebenswidrig wie die Vorausnahme von ungesunden und fehlerhaften Entwicklungen. Bismarck sah damals bereits zwei deutsche Reiche und ihre getrennten Aufgaben in Europa. Deutschland von Preußen aus zu einem Nationalstaat gewachsen und die Donaumonarchie als Nationalitätenstaat und Bollwerk gegen den Balkan. Zu dieser Höhe der Sicht konnte sich noch niemand außer ihm erheben. Das deutsche Nationalgefühl war in ihm lebendig wie kaum in einem anderen Zeitgenossen, aber den Weg zur Verwirklichung sah er nur über eine neu gebaute Staatlichkeit. Die noch nicht ausgelebte, weil unterbrochene Entwicklung Preußens war also Notwendigkeit. Die Männer der Paulskirche träumten und redeten von einer Nation, er hingegen verlangte die Kernbildung eines, in diesem Falle seines Staates, wo die Kristallisation real einsetzen konnte. Das erinnert an die Bedeutung Piemonts, das bei der italienischen Einigung von 1847 bis 1861 die Führungsrolle übernahm. Im Jahr 1856, meine Damen und Herren, tritt eine entscheidende Wendung ein, nicht nur für Bismarck, sondern für Preußen und den deutschen Einigungsgedanken. Der preußische König Friedrich Wilhelm IV. Verfällt in geistige Umnachtung und sein jüngerer Bruder Wilhelm wird zunächst Prinzregent und übernimmt die Regierung. Wilhelms Entschlossenheit, königliche Rechte auch gegen das Parlament zu wahren, waren im ganzen Lande bekannt. Es wird daher allgemein angenommen, der Prinzregent würde Bismarck, dessen Königstreue im Revolutionsjahr 1848 sich daran erinnern und würde ihn nunmehr in die Regierung berufen. Zur allgemeinen Überraschung geschieht nichts dergleichen. Stattdessen wird er 1859 von Frankfurt nach Petersburg versetzt. Er sieht als Gesandter, damals gab es doch keine Botschafter, er sieht das zunächst als eine Entfernung, wenn nicht gar als eine Verbannung an. Bald aber erweist sich der Petersburger Auftrag als eine Gunst des Schicksals. Er gewinnt das Vertrauen und die Freundschaft des Zaren und dessen ganzer Familie, sowie auch den Respekt der russischen Generale und Minister. 3 Jahre bleibt Bismarck in Petersburg. Er lernt nicht nur die Hauptstadt, sondern auch das russische Land kennen, bewegt sich nicht allein in der kaiserlichen Familie, die ja rein deutsch war, oder in der Hofgesellschaft. Er lernt Russisch und spricht es fließend. Hier in Petersburg entfaltet sich voll seine Kunst, mit Menschen umzugehen. Einer seiner Mitarbeiter, der Militärattaché von Oertzen, hat uns eine knappe Schilderung jenes Bismarcks hinterlassen, der nichts mehr mit dem tollen Bismarck vom Kniepuff gemein hat, sondern ein Mann ist, der sich auf dem Parkett der Salons ebenso wie im Arbeitszimmer als eine Persönlichkeit eigener Art zeigt. Oertzen notierte, wo Bismarck in den Kreis trat, empfing ihn das nicht immer willige, aber neidlose Aufmerken der Herren, die Neugier und die kokettierende Kampflust der Damenwelt und heiter und schlagfertig, scheinbar sorglos nach beiden Seiten hin, stand er seinem Mann. Er sagt immer das Unerwartete, behaupteten die schönen Lippen um ihn her, und allerdings, es war nicht das geistreichende Spiel eines geschielten Salontalents, sondern die aus unerschöpflichen Quellen fort und fort sich erneuernde Urwüchsigkeit. Verständlich daher die kleinliche Bosheit, die es liebte, den ehemaligen Deichhauptmann von Schönhausen einen Diplomaten in Holzpantinen zu nennen. Den geselligen Bismarck kannten, fürchteten und verwöhnten alle. den schnellen, unermüdlich Arbeitenden sahen staunend die dazu Berufenen. Im Studierzimmer auf- und niederwandelnd schien er beim Diktat laut in ungeduldig gewaltsam hervorsprudelnden Sätzen zu denken und nun den Schreibenden zu jäher Hast nötigend und durch irgendeine eingestreute Bemerkung ihm die Feder aus der Hand zwingend und damit das Lachen nicht etwa einen Tintenfleck zur Folge habe. Eine geschichtliche Ungenauigkeit, schreibt Oertzen, die mir einmal unterlief, hatte die Frage zur Folge, sollte Ihnen das eine oder andere Blatt im Geschichtsbuch etwa entgangen sein, Herr Leutnant? Peinlicher wurde ich einmal wegen eines nicht ausgeführten Auftrags gerügt. Es wird Ihnen selbst überaus unangenehm sein, denn ohne Zweifel sind Sie wie ich der Meinung, dass, was ein Kavalier zu tun übernommen hat, so gut wie getan ist. Eiskalt höflich war der leise Ton ähnlicher Bemerkungen, denen sich wohl niemand in der Umgebung dieses Mannes ein zweites Mal aussetzte, schließt von Oertzen. Im Juli 61 kam Bismarck König Wilhelm, der seit dem Ableben des kranken Königs Friedrich Wilhelm IV. Am 2. Januar 1861 die Königswürde trägt und am darauffolgenden 18. Oktober in Königsberg gekrönt wurde, auf einer Urlaubsreise in Baden-Baden darlegen, dass von Russland aus ein Widerstand gegen eine deutsche Einigung, falls diese unter preußischer Führung vollzogen würde, wohl nicht mehr zu erwarten sei. Bereits 1861. Seine Vorschläge zur Lösung der deutschen Frage gipfelten in einer Denkschrift, in der Bismarck feststellte, dass Preußen eine starke Armee schaffen müsse, um die werdende deutsche Einheit abzusichern. Zweifellos machten Bismarcks Vorschläge Eindruck auf den König. Das einzige Ergebnis aber ist, dass er aus Petersburg abberufen und im Frühjahr 62 als Gesandter nach Paris an den Hof Kaiser Napoleons III. Versetzt wird. Im Gegensatz zu seinem großen Onkel Napoleon I. ist dieser weich, gemütvoll, liebt einen sehr guten gedeckten Tisch und ein bequemes Bett. Er hat mehrere kostspielige Freundinnen, die seine willensstarke Gattin, die Kaiserin Eugenie spanischer Herkunft, nur deshalb duldet, weil er sich dafür in politischen Dingen weitgehend ihren Wünschen fügt. Das konnte natürlich nicht gut gehen. Bismarck gelingt es in erstaunlicher Kürze jedoch, ein sehr gutes Verhältnis zum Kaiser herzustellen. Besonders hat der elegante, wortgewandte und gut aussehende Bismarck es jedoch der bildschönen Kaiserin Eugenie angetan. Sie findet, dass er besser plaudern kann als die Pariser. Es wird berichtet, der Kaiser habe sich sogar darum bemüht, dem neuen preußischen Gesandten eine Freundin zuzuführen. Ein Beeinflussungsversuch, dem sich Bismarck geschickt mit der Bemerkung entzog, seine Majestät aber nicht die richtige Vorstellung vom deutschen Familienleben. Napoleon III. Wurde auch in politischen Dingen recht vertraulich und brachte in privaten Unterhaltungen eine französisch-preußische Allianz in Vorschlag. Bismarck sah einen preußisch-österreichischen Konflikt in der deutschen Einigungsfrage zwar als unvermeidlich an, aber ebenso kannte er auch Napoleons Begehrlichkeit auf das linke Rheinufer und durchschaute das ins Gespräch gebrachte politische Tauschgeschäft. Nach Berlin berichtete er leicht amüsiert: Gestern beim Kaiser kam ich etwas in die Lage Josefs bei Potiphar. Er hatte die unzüchtigsten Vorschläge auf der Zunge. Wenn ich etwas entgegengekommen wäre, hätte er sich deutlicher ausgesprochen. Bismarck freilich benutzte seine kurze Gesandtentätigkeit am französischen Hof, um die Lage kühl und nüchtern zu prüfen, und er sollte bald zur Erkenntnis gelangen, dass Eugenie, der Kaiser und die Franzosen einer deutschen Einigung auf friedlichem Wege niemals zustimmen würden. Der Aufenthalt am Hofe Napoleons III. Dauerte nur wenige Monate. Am 18. September erreichte ihn das berühmte Telegramm und über das ich ja eingangs schon gesprochen habe. Und es kam dann zu diesem berühmten Gespräch im Park von Babelsberg. Und da wurde in diesem Gespräch, so meine ich, eine persönliche Bindung geschaffen, die ein Vierteljahrhunderte überdauerte. Der spätere Kaiser Wilhelm I. hat einmal nicht ganz unzutreffend gesagt, es ist nicht leicht, unter Bismarck Kaiser zu sein. Aber Bismarcks Treue zu seinem alten Herrn, wie er gelegentlich den Kaiser zu nennen pflegte, und dessen Klugheit, Bismarcks geistige Überlegenheit und Weitsicht zu respektieren, ermöglichten ein einmaliges Vertrauensverhältnis. Der König erkannte das Genie, wie er das zweite Mal bei Moltke tat. Bereits das Erkennen beweist seine und Rohns Größe. Beide wussten, dass sie hinter der genialen Natur Bismarcks nun zurücktreten mussten. Zugleich bezeugten sie mit diesem Entschluss ihre menschliche Ebenbürtigkeit. Auch auf solchen Entscheidungen des Herzens vollenden sich mitunter Schicksale der Völker. Bismarck blieb über 26 Jahre ein treuer Minister, sein Bundeskanzler und sein Reichskanzler. Bundeskanzler ist überraschend, das war im Norddeutschen Bund von 1866 bis 1871. Mit seinem Eintritt in den Kreis der verantwortlichen Staatsmänner wendete sich die Politik Preußens wieder einem Ziel zu. Das Erstaunlichste dabei, diese planvolle neue preußische Politik der Wiedergründung des Reiches führte zuerst zum Deutsch-Dänischen Krieg, den Preußen im Zusammenwirken mit Österreich gewann. Aber dieser Sieg sollte langfristig Konsequenzen zeigen, die Bismarck nicht voraussah. Die Frauen des britischen Kronprinzen Edward, des Prinzen of Wales und des russischen Zarewitsch, des späteren Zaren Alexanders III., waren sehr eng verwandt. Vom Buckingham-Palast wie von Petersburg ergab sich fortan eine extrem deutsch-feindliche Stimmung, die der Öffentlichkeit erst in den letzten beiden Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts offenbar wurde. Aber schon anlässlich des preußisch-österreichischen Krieges von 1866 wünschte der Sohn der Königin Victoria und Schwager des deutschen Kronprinzen, dem österreichischen Botschafter, den Sieg und gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass Österreichs Armee den Preußen die ihnen verdiente Dresche verabreichen würde. Wortwörtlich. Dies schaltete wiederum den alles anders als deutschfreundlichen Premierminister Gladstone ein, der folglich Queen Victoria bat, den Äußerungen ihres Sohnes Zügel anzulegen, was diese, wenn auch nicht sehr erfolgreich, versuchte. Fasst man Bismarcks Politik, meine Damen und Herren, bis 1871 zusammen, so ergibt sich aus ihr der durchaus gelungene Versuch, die offene deutsche Frage aus seinem europäischen Zusammenhang herauszulösen und herauszuschälen. Daher auch der schnelle und ehrbare Friedensschluss nach Königgrätz, denn schon schickte sich der Kaiser der Franzosen, Napoleon III., an, das deutsch-österreichische Problem zu internationalisieren, was ihm nicht gelang. Ihm blieb lediglich die Forderung nach Kompensationen, das heißt das linke Rheinufer, was er auch nicht bekam, die Bismarck mit deutschem Gebiet auf keinen Fall zufriedenstellen wollte. Und in diesem Zusammenhang sagte Bismarck mal rückblickend im Reichstag 1874, ich habe gehört, dass in der heutigen Sitzung von dem Abgeordneten von Malingrott behauptet worden ist, ich hätte bei früheren Verhandlungen mit dem italienischen General Govone die Abtretung eines preußischen Bezirks, ich weiß nicht genau wo, an der Mosel oder an der Saar, in Aussicht gestellt. Ich bin genötigt, dies mit dem stärksten Ausdrücken für eine dreiste, lügenhafte Erfindung zu erklären. Ich habe niemals irgendjemand die Abtretung auch nur eines Dorfes oder eines Kleefelds zugesichert oder in Aussicht gestellt. Meine Damen und Herren, wenn Sie diesen Satz sich auf der Zunge zergehen lassen und sich dann erinnern, wie man in den letzten Jahrzehnten mit den deutschen Ostgebieten umgegangen ist, dann werden Sie verstehen, warum ich den Titel der Kanzler mit Format gewählt habe. Königgrätz, Nikolsburg und der Friede von Wien, den Bismarck gegen die Militärs und gegen den Willen seines Königs durchsetzte, führte zu einer auf den Deutschen lastenden Hypothek, nämlich der Ausschluss der Deutschen Österreichs aus dem Deutschen Reichsverband, der bis 1938 nicht verschmerzt wurde. Bismarcks noch heute strahlender Ruhm stützt sich vor allem auf seine zielstrebige Politik zur Zusammenfassung aller Deutschen in Mitteleuropa. Es war zweifellos sein größter politischer Kraftakt und eine diplomatische Meisterleistung, die er seinem Herrn ebenso wie den deutschen Fürsten und den europäischen Großmächten abbringen musste. Diese Gründung war nur in einer politischen Ausnahmesituation möglich, in einer Zeit, in der die Engländer in ihrem Weltreich beschäftigt waren, in der Russland an den Folgen des Krimkrieges litt und gleichsam als Zaungast den Zusammenschluss der Deutschen, die ebenso wie die Italiener als verspätete Nation kamen. Petersburg musste diese Kröte nolens volens schlucken und man war gar nicht glücklich in Petersburg, sondern äußerst verärgert. Frankreich war außen vor, es war in dem von ihm vom Zaun gebrochenen schnellen Krieg geschlagen worden. Erinnern wir uns, Frankreich hat 1871 den Krieg erklärt, 1870. 1914 waren es wir und 1939 waren es wiederum die Franzosen. Auch das wird heute etwas anders dargestellt, aber ein Blick in die Geschichtsbücher überzeugt uns von der Wirklichkeit. Napoleon wurde bekanntlich abgesetzt und starb im englischen Exil. Es etablierte sich die erste Republik. Noch immer aber behaupten unsere Deutungseliten und Teile der etablierten historischen Zunft, die Kaiserproklamation vom 18. Januar 1871 im Spiegelsaal von Versailles sei eine maßlose Taktlosigkeit, ja eine Unverschämtheit gegenüber den besiegten Franzosen gewesen und sie sprechen von der Hybris von Versailles. Die aber so reden und schreiben, scheinen niemals im Spiegelsaal von Versailles gewesen zu sein und dort die Fresken betrachtet zu haben. Die Bilder an der Decke zeigen eine symbolische Darstellung der Erniedrigung Spaniens, Hollands und vor allem Deutschlands während der Raubkriege Ludwig des 14. Das Mittelbild, unter dem bei der Feier vom 18. Januar 1871 der Gottesdienst zelebriert wurde, veranschaulicht die Faste des Puissances Voisines. Holland, Spanien und Deutschland in Ketten, in der Mitte der König von Frankreich thronend umgeben von den Grazien und den Göttinnen der Weisheit und Tapferkeit, zu seinen Füßen spielende Schutzgeister, die Genien. Wessen Hybris und wessen Hochmut kam 1871 zu Fall, müssen wir dann fragen. Als Bismarck die Verantwortung Preußens übernahm, wurde die Welt, und das war Europa, noch von der Erinnerung an das napoleonische Zeitalter heimgesucht. Die scheinbare neue Ordnung, die auf dem Wiener Kongress beschlossen war, fußte auf dem Glauben, dass nur Nationen mit Institutionen, die miteinander vereinbar sind, in Frieden leben könnten. Die Heilige Allianz, bestehend aus Österreich, Russland und Preußen, war zu diesem Zweck geschaffen worden. Sie sollte im Wesentlichen für den Fortbestand von legitimistischen, konservativen Staaten sorgen, die auf christlicher Grundlage fußten und war der Herrschaft ihrer jeweiligen königlichen Familie und dem Erhalt des Friedens verpflichtet. Das Gleichgewicht der Kräfte erhielt das strategische Gleichgewicht in Europa aufrecht. Diese Ordnung befand sich seit 1848 in Auflösung. Ein neuer Napoleon hatte sich Anfang der 50er Jahre in Frankreich vom Volk zum Kaiser wählen lassen. Parlamente gewannen und Fürsten verloren an Einfluss. Die Grundsätze der Heiligen Allianz gab es nicht mehr. Bismarcks Singularität bestand nun darin, weder im Lager der Macht noch in dem der Ideologie zu stehen. Lassen Sie mich ein Beispiel erläutern. Er entwarf schon als Gesandter beim Deutschen Bund für seinen König während des Krimkrieges drei Handlungsmöglichkeiten. A. Die Allianz mit Russland, verbunden mit einer konservativen Ordnung. B. Das Bündnis mit Frankreich, verbunden mit dem Gegenteil. C. Die volle Konzentration auf die preußische Innenpolitik, verbunden mit der Einführung repressiver Institutionen. Ein Schritt, der die Fürsten in ihren Rechten entscheidend beschneiden würde. Der preußische Ministerpräsident analysierte die Hauptelemente jeder Situation wie ein Naturwissenschaftler und entwickelte daraus seinen Gesamtplan. Heute würde man von einem Masterplan sprechen. Er wandte sich an den Zaren im Namen der Heiligen Allianz. Frankreich gegenüber zeigte er sich offen für liberale Institutionen. Den deutschen Liberalen stellte er ein demokratisches Parlament in Aussicht. Er führte, wie erwähnt, drei Kriege, jeden mit begrenzten politischen Zielen, in der Absicht, den Gegner eher einzubinden, als ihn zu erniedrigen, was im Falle Frankreichs bekanntlich scheiterte. Unter seiner Regierung führte Preußen nicht nur als eines der ersten kontinentaleuropäischen Länder das allgemeine Wahlrecht ein, sondern später auch eine umfassende Sozialgesetzgebung und Unfallverhütung. Bismarck setzte sich nicht durch, weil er mehr Macht hatte, sondern weil seine Gegner ungeschickt waren. Sie war nämlich noch immer in den Vorstellungen des 18. Jahrhunderts gefangen, wonach das internationale System wie ein großes Uhrwerk mit kompliziert zusammengefügten Teilen funktionierte. Bismarcks Politik, und ich komme allmählich schon zum Ende, hingegen wies bereits auf ein Zeitalter hin, dessen Gleichgewicht durch das sich ständig verändernde Zusammenspiel von Kräften erzeugt wurde, die sich selbst im permanenten Wandel befanden, wie es Henry Kissinger einmal knapp aber treffend beschrieb. Bismarck selbst drückte es so aus: Politik erfordert vor allem die Fähigkeit, in jeder neuen Situation zu erkennen, wohin der richtige Weg geht. Der Staatsmann muss die Dinge rechtzeitig herannahen sehen, auch die Flüchtlinge, und sich darauf einrichten. Versäumt er das, so kommt er mit seinen Maßregeln meistens zu spät. Ist der Zug über die falsche Weiche hinaus und auf die schiefe Ebene geraten, sind die Bremsschrauben gelöst, so wird keine Gewalt ihn mehr vor dem Zerschellen bewahren. Bevor Bismarck die Bühne der Politik betrat, hielt man im Allgemeinen Nationalismus und Konservatismus für ideologische Gegensätze. Bismarck widerlegte glänzend diese Vermutung. Der Zusammenhalt in Preußen sei stark genug, schrieb er, um die Autorität der Monarchen ringsum herauszufordern und gleichzeitig zu Hause eine monarchistische Politik zu verfolgen, erklärte er. An anderer Stelle betonte er einmal, dass der preußische Königsthron auch dann sicher sei, wenn des Königs ganze Armee aus nicht im Lande stehe. Das war ein Angelpunkt seines Gedankengebäudes. Zum Vorwurf wurde ihm gemacht, dass ihm das institutionelle Gleichgewicht fehle. Zu demokratisch für die Konservativen, zu autoritär für die Liberalen. Die außen- und innenpolitische Ordnung war auf eine einzige Persönlichkeit, auf ihn persönlich zugeschnitten, die die widerstreitenden Kräfte in Schach zu halten vermochte, indem sie ihre Gegensätze gegeneinander ausspielte und damit nutzte. In den 28 Jahren seiner Amtszeit als Ministerpräsident, Bundeskanzler und Reichskanzler bewahrte Bismarck das, was er mit zurückhaltender, kluger Diplomatie erarbeitet und gestaltet hatte. Nachdem er einmal den berühmten Mantel der Geschichte ergriffen hatte, trieb ihn die Sorge um die Sicherheit seiner Reichsbildung um. Man hat Bismarck, wenn auch übertrieben, als den letzten Deutschen bezeichnet, der Angst hatte. Dabei zeichnet sich von politischen Erfahrungen geprägtes Geschichtsbild ebenso wie seine geschichtlich fundierte Politik keineswegs durch übertriebenen Optimismus aus. Bismarck war eben kein Hasardeur. Von seiner außenpolitischen Zurückhaltung hing mehr als von allem anderen der Friede in Europa ab. Immer wieder wiederholte er, das Reich ist saturiert. Mit den Worten, meine Karte von Afrika liegt in Europa, stellte er sich lange dem Druck entgegen, Kolonien zu erwerben. Er wollte auf keinen Fall Großbritannien in diplomatische Verwicklungen hineinführen und sich mit ihnen balgen. Und auf den Vorschlag eines Präventivkrieges gegen Russland erwiderte er, wehe dem Staatsmann, der sich in dieser Zeit nicht nach einem Grunde zum Kriege umsieht, der auch noch nach dem Kriege stichhaltig ist. Die Entstehung des Deutschen Reiches 1871 verringerte die diplomatischen Möglichkeiten, die sich vorher aus der Vielzahl der souveränen Staaten in der Mitte Europas ergeben hatte. Das junge Deutsche Reich konnte jeden seiner Nachbarn einzeln besiegen, was diese Nachbarn, besonders Frankreich und Russland, beinahe regelrecht dazu nötigte, Koalitionsmöglichkeiten zu erkunden. Der Albtraum feindlicher Bündnisse, der berühmte Cauchemare des Coalitions, die Deutschland dazu zwingen würden, seine militärischen Kräfte nach Osten und Westen zu verteilen, da sind wir schon im Jahr 14 jetzt, entwickelten sich zu einer wesentlichen Antriebskraft der bismarckschen Diplomatie. Die geopolitische Lage des Deutschen Reiches veranlasste ihn, ein klug geknüpftes Netz von teilweise überlappenden, teilweise gegensätzlichen Allianzen zu schließen. Er wollte damit den anderen Großmächten, außer den nach Rache sinnenden Frankreich, mehr Anreize bieten, mit Deutschland zusammenzuarbeiten, als sich gegen es zu verbünden. Selbst er als genialer Diplomat hatte in seinen letzten Amtsjahren Schwierigkeiten, dieses komplexe System aus unvereinbaren Partnern, allen voran Russland und Österreich, zu steuern oder mit allen Veränderungen Schritt zu halten. Als preußischer Ministerpräsident hat er einst revolutionär gehandelt und konnte den Zeitplan seiner Politik selbst bestimmen. Als er deutscher Kanzler und Bewahrer des Bestehenden war, stellten andere die Herausforderung dar. Bismarck musste die Ereignisse abwarten und auf sich zukommen lassen. In gewisser Weise wurde aus dem Treiber der 60er Jahre der Getriebene der 80er Jahre. Im Berliner Kongress von 1878 schließlich erfüllte sich Bismarcks Leben. Seine Außenpolitik erfuhr ihre Krönung, als alle Staatsmänner Europas nach Berlin kamen, um ihn in den 4 Wochen vom 13. Juni bis 13. Juli 1878 als ehrlichen Makler bei der Neuordnung der politischen Welt anzurufen. Man kann über den Berliner Kongress natürlich anderer Meinung sein, aber hier nur zwei, oder man kann darüber wirklich auch heute noch streiten, aber zwei nur Bismarck mögliche Tatsachen hoben ihn weit aus der Schar der handelnden und verhandelnden Diplomaten als Richter heraus. Er verstand sie alle in des Wortes ureigener und übertragener Bedeutung. Als Konferenzsprachen waren zugelassen Französisch, Englisch, Deutsch und Russisch. Sämtliche Diplomaten brauchten mindestens für den einen oder anderen Fall Dolmetscher. Nur Bismarck antwortete jedem vollendet in seiner oder in dessen Landessprache. Er beherrschte alle diese 4 Sprachen fließend, einschließlich Deutsch natürlich. Und er konnte noch aus einem zweiten Grund überragender und wahrer Richter sein. Allen ging es um Gewinn für ihr Land, aller schacherten um politische Vorteile. Allein Bismarck wollte keinen Landgewinn für Deutschland, kein Kleefeld. Und so brachte er materiell nichts nach Hause und gewann doch das Höchste für alle, den Frieden. Er wollte nach den 3 Kriegen Frieden für das Deutsche Reich und damit das Errungene bewahren. Das war, meine Damen und Herren, Staatskunst auf höchster Ebene. Solange er im Amt blieb, kamen die Rufer im Streit des Kulturkampfes nicht mehr zu ihrer Wirkung und das Sozialistengesetz konnte den Gegner zwar nicht beruhigen, verschaffte dem deutschen Arbeiter eine soziale Sicherung, wie sie damals ungewöhnlich war und heute noch von modernen Staaten bei Weitem nicht erreicht ist. Denken Sie nur an die USA. 1890 entließ der neue Kaiser den Kanzler. Ein kleiner Hinweis. Im März jährte sich das zum 125. Mal. Bismarck musste es erleben, dass die Dämme brachen, die der einstige Deichhauptmann von Schönhausen, Sie erlauben, dass ich das Bild noch einmal andeute, für das Reich nach innen und außen errichtet hatte. Der Panslawismus im Berliner Kongress aus Europa hinausgedrängt, brandete spätestens nach dem russisch-japanischen Krieg 1905 wieder nach Europa hinein. Die Wirkung seines Berliner Kongresses versandete allmählich und der Drang nach Neuaufteilung der Welt brach sich mehr und mehr bahn. Das führte zwangsläufig zum Ersten Weltkrieg. Mit nicht geringerer Erschütterung aber mag Bismarck zwei Tage nach seiner Entlassung das Entsetzen über das Ereignis und die drohenden Folgen aus dem Brief des Kaiser Franz Josef herausgelesen haben. Ausgerechnet jener Monarch, dessen Vielvölkerstaat Bismarck aus dem Reichsverband gewiesen hatte, erspürte das mit Bismarcks Sturz das beginnende Erdbeben und rettete sich das menschliche Mitgefühl zu dem Schicksalsgefährten, dessen Taten er selbst erlitten, verflucht und dann doch anerkannt hatte. Ausgerechnet er vermochte, die Folgen dieses Verlustes für die ganze Welt in jenen Stunden zu ermessen. Männer machen die Geschichte, das formulierte einst der Historiker Heinrich Treitschke. Dass auch Geschichte Männer macht, zeigt uns auch im großen Abstand das Beispiel Bismarcks. In eine turbulente Zeit, in eine Epoche des Umbruchs gestellt, entwickelte er sich in wenigen Jahrzehnten vom Hallodri und Playboy, würde man heute sagen, zum führenden Staatsmann und zur bewunderten Persönlichkeit im Europa des 19. Jahrhunderts. Ich will mit zwei Zitaten schließen. Der seinerzeitige Kanzleramtsminister der ersten Regierung Brandt, längst vergessen, Professor Horst Imke, antwortete einst genüsslich auf eine Journalistenfrage anlässlich des 100. Jahrestages der Reichsgründung im Januar 1971. An Bismarck erinnert nichts mehr außer der Hering. Heute fragt man, wer war Horst Imke? Der amerikanische Historiker hat zu Beginn dieses Jahrhunderts eine bemerkenswerte Bismarck-Biografie geschrieben, also nach der Wiedervereinigung von 1990, und er nennt Bismarcks Reichsgründung, ich zitiere, die größte diplomatische und politische Leistung irgendeines führenden Politikers in den letzten zwei Jahrhunderten. Ich bedanke mich.